And now. War doch gleich zu viel. Ich bin vom Flughafen sofort mit dem Taxi. Unser Vater ist doch noch ein Shootingstar geworden. Endlich. Unser Vater ist doch noch ein Shootingstar geworden. Hörspiel von Ria Endres. Endlich dürfen wir Erfolg wieder genießen. Es hat lang gedauert, beinahe zu lang. Obwohl es egal ist. Andererseits, wenn Geld da ist, um die Wartezeit zu überbrücken. Geld hätte schon früher etwas mehr da sein können. Stimmt. Manche haben bereits Erfolg, weil Geld da ist. Aber das Warten hat sich ausgezahlt. Das Warten zahlt sich immer aus. Wenn das Fettpölsterchen dick genug ist. Zum Glück war es dick genug, in meinem Fall wenigstens. Auch ich habe mich nicht zu beklagen. Auf gar keinen Fall. Na also. Trotzdem. Übertreib nicht. Ich habe ja noch nichts gesagt. Trotzdem. Aber du fängst schon wieder an. Man wird ja noch sagen dürfen. Man wird ja noch einwenden dürfen. Man wird ja noch... Ungern! Jetzt muss ich alles zum Guten, um nicht zu sagen zum Besten. Aber er ist ungeschoren davongekommen. What was going on? Unser Geld und unsere Männer haben wir ihm nicht zu verdanken. Wir haben ihm nichts zu verdanken. Dazu hatten wir ihn nicht nötig, Gott sei Dank. Dazu haben wir ihn ja wohl nicht... Aber zugestanden hätte es uns. Juristisch gesehen. Schöner wäre es schon gewesen, mit einem etwas üppigeren Taschengeld, Haushaltsgeld, Erziehungsgeld. Für meine Mutter vielleicht. Ich bekam, was ich wollte. Meistens, sie war nicht knausrig in dieser Hinsicht. Für unsere Mütter. Meine jammerte von Zeit zu Zeit. Ich musste mir später alles sagen. Meinetwegen für unsere Mütter, obwohl mit den Unterhaltszahlungen unseres Erzeugers hätte sich meine Mutter nicht so ins Zeug gelegt. Er hat ihm doch zeigen müssen, dass es auch ohne ihn... Hätte was Gescheites werden müssen aus mir, damit ich einen Mann kriege, der mir nicht wegläuft, unbedingt. Wir haben jedenfalls dafür gesorgt, dass unsere Männer was zu bieten haben. Ja, aber sie sind keine. Und abgehauen sind sie auch nicht. Abhauen könnte mein Ratti schon, aber dann ist es ruiniert, mein süßes Ratti. Das weiß er natürlich, ist ja nicht blöd, natürlich nicht mit unserem Vater zu vergleichen. Ich meine heute, im Guten wie im... Gar kein Vergleich mehr. Auch nicht mit dem meinigen. Jetzt nicht mehr. Wer hätte das gedacht? Fing gar nicht gut an. Sah gar nicht gut aus bei unserem Erzeuger damals. Frühstart als Versager konnte es gar nicht eilig genug. Wenn man von Start reden kann. Wenn man von völligem Versagen reden kann. Immerhin hat er zumindest uns beide... 50 Jahre Versager. 50? Oder 40. Jedenfalls eine Ewigkeit sah aus wie lebenslänglich bis jetzt. Lebenslänglicher Versager. Wie man sich irren kann. Wie sich unsere Mütter irrten. Damals und heute wieder. Und dann rafft er sich noch einmal auf, unser Erzeuger Versager widrig, möchte ich sagen. So wie es ausschaut, ist unser Vater doch noch ein Shootingstar geworden. Da kriegt man im Alter von... Ich spreche nie über mein Alter. Da kriege ich eine Schwester. Halbschwester, sagt man wohl. New York war vielleicht etwas übertrieben fürs erste Zusammentreffen. Madonna in... War vielleicht etwas sehr dramatisch, könnte sein. Aber sie stimmte sofort zu. New York, sagte ich, warum sollen sich Geschwister nicht in New York zum ersten Mal? Und sie, warum nicht? Egal in welches Programm, in welche Illustrierte. Da schalte ich doch wie immer, um auf dem Laufenden zu bleiben, meine Lieblingstalkshow ein. Weißt du, wer mich da so endlich kriegt man mal den neuen, wenn auch reichlich in den besten Jahren, also den allerneuesten, weißt du, Shootingstar zu Gesicht. Mein Vater. Und was höre ich da reden? Das kommt mir aber reichlich bekannt vor. Ich zu meinem Mann, Ratti, komm schnell. Und ja klar, das muss dein Erzeuger, nach dem, was deine Mutter so alles über sich und dich und deinen Erzeuger. Und sagt doch dieser Mensch aus der Glotze, er habe zwei Töchter. Das muss man sich anhören und ansehen. Aus einem Interview in einer Talkshow zwischen zwei Softpornos wird einem der Vater serviert. Seit ich mich erinnere, nichts außer wusste mein Papi, dein Papi ist verreist und später sogar gestorben. Und alberne Fotos aus Sardinien mit und ohne meine Mutter. Und jetzt ist er offenbar überall. Ich leide unter einer Vaterüberdosis. Und ich an die Strippe. Mama, sag ich, sag bloß, das ist er. Und sie druckst rum. Ist das oder ist das nicht? Verdammt nochmal. Kindchen, sagt sie, es ist ja wirklich zu lange her. Du bist ja schon längst erwachsen. Sag's wenigstens jetzt, schrei ich in den Hörer, wenn du mir noch nicht mal ein Foto zeigen konntest, geschweige. Na ja, Kindchen, sagt sie. Und dann war es. Ich möchte endlich wissen, was das für einer und warum er nichts von mir. Wie fange ich das an? Beruhig dich, sagt der Meinige, mein Hase. Wir engagieren noch mal deinen fabelhaften Detektiv. Und diesmal wird seine Arbeitskraft nicht sinnlos an mich verschwendet, mein eifersüchtiges Baby, sondern an deinen Erzeuger. Und du kriegst alles, was du wissen willst, auf einem Silbertablett serviert. Bis vor 2-3 Jahren flog ich einmal im Monat nach New York. Shopping ist nun mal meine Passion. Ich komme damals oft hierher. Ich liebe das Madonna Inn, dieser wundervolle Blick auf den Hudson River. Oder ist das der East River? Ich bringe sie immer durcheinander. Heute geht natürlich niemand mehr ins Madonna Inn, aber ich bin nun mal sentimental. Hier habe ich meinen Ratti kennengelernt. Wir saßen hier und saßen und saßen und schauten uns an. Und auf dem Hudson River, East River, zogen die Kähne vorbei. Vielleicht nicht gerade Kähne, denn auf manchem winkten Touristen zu uns herüber. Mein Ratti kam aus Düsseldorf, besuchte hier einen Kongress und wollte sich danach ein wenig entspannen. New York, New York und so. Die Entspannung dauert jetzt 7 Jahre. New York war mir immer etwas zu weit. Ich flog lieber nach London oder Amsterdam. Gute Idee, dass wir uns hier kennenlernen. Ohne unsere Männer. Schön ist es schon hier und so geschmackvoll. Und wie gut es riecht. Nachdem du dir so viel Mühe gemacht hast, mich zu finden, wollte ich dich in mein Lieblingslokal. Ach, dieser Detektiv machte mir einen Sonderpreis. Ich konnte ihn herunterhandeln. Dachte ich, lad deine neue Schwester für ein Wochenende nach New York ein. Nachdem sie so viel Geld für einen Detektiv investiert hat. Aber ohne dich, sagte ich zu meinem Ratti, du verdienst das Geld und ich gebe es aus. Weißt du, mein Ratti, hatte ich zu ihm gesagt, heiraten ist doch cool. Auch wenn meine erste Ehe eine Pleite war, dachte ich, cool ist das richtige Wort dafür. Die Fehler meiner Mutter wollte ich schon gar nicht wiederholen. Ihre Lieblingslektüre war Simone de Beauvoir. Wir beide machen es richtig cool, sagte ich zu ihm. Mit einem coolen, astreinen Ehevertrag. Und ich schmeiß das Studium und bin nur für dich da. Und ich koche dir gesunde Kost, die auch schmeckt. Und Kinder wollten wir beide eh keine. Ich bin dein Baby, mein Ratti, sagte ich zu ihm. Er ist natürlich kein Shootingstar, dafür ist er Zahnarzt. Er wollte einen Blondie, das zu seinem Sportwagen passte. Mein Lifestyle, sagte er, ist für mich das Wichtigste für uns. Das Wichtigste ab jetzt, mein Ratti, sagte ich. Also wurde ich zum Blondie, das zu seinem Lifestyle passte. Ohne eine Ehe hast du überhaupt keine Freiheit. Der meinige ist auch kein Star. Aber was haben unsere Mütter schließlich davon, dass unser Vater doch noch ein Shootingstar geworden ist? Eben. Mein Hase, sagte ich zu dem Meinigen, spiel du mit deinem Internet, ich sorge dafür, dass es dir gut geht. Er behauptet, er verdiene Geld mit seinem Internet, mein geiler Hase. In Wahrheit spielt er wie ein Bubi, oh, aber immerhin rollt der Rubel, sagte meine Mutter immer, obwohl bei uns damals weder der Rubel rollte noch die D-Mark. Und Kinder kommen mir nicht in die Tüte. Nichts, kleine Mädchen, dein Girlie bin ich, mein geiler Hase, sagte ich. Nun ja, mein Hase ist halt ein Kindernarr. Passierte eben. Ein kleiner Ball kostet nicht die Welt, dachte ich. Klebt die Sache zusammen. Ehevertrag hin oder her. Hat natürlich keine Zeit für das Kind. Mit seinem Internet. Dafür weiß ich fast immer, wo mein Hase zu finden ist. Immer vor seinem Internet. Aber kein kleinstes ohne Nursi, hatte ich ihm von Anfang an gesagt. War doch nicht übel, dass er abgehauen ist. Wir haben offensichtlich die Sache ganz anders angefasst als unsere Mütter. Offensichtlich. Obwohl wir verschiedene Mütter... So ist es. Du bist eine Woche älter als ich. Du sagst es. Und meine Mutter? Auch Simone de Beauvoir vor der Nase. Und mit einem Balg ohne Mann in der Pampa. Gab damals natürlich kein Handy, wo sich jederzeit kontrollieren lässt. Und wehe, mein Hase hat es ausgeschaltet. Und kein Geld für einen Detektiv. Wenn sie überhaupt daran dachte, nicht mal für einen Preis werden. Ein bisschen Vertrauen muss schon sein. Allerdings. So genau will ich es gar nicht wissen, was mein Ratti so treibt in seiner Zahnarztpraxis, solange er nur in den Zähnen und Kiefern seiner Patientinnen bohrt, um es mal salopp zu sagen. Ich bin schon ein bisschen eifersüchtig. Das habe ich von meiner Mutter. Soviel ich von ihr weiß, machte sie schon in Sardinien unserem Erzeuger die Hölle heiß. Er hat nicht viel gefruchtet. Doch, immerhin kam ich. Auch wieder war fruchten war wohl nicht das richtige Wort. knapp bei Kasse, aber jede Menge emanzipiert. Das war's mit meiner Mutter. Nicht gerade knapp, aber trotz Simone de Beauvoir nicht emanzipiert. Das war's bei mir. Und? Hat er dir gefehlt, der Erzeuger? Nicht, dass ich wüsste. Siehste. Wer weiß, was uns erspart geblieben ist. Prügel, Kindesmissbrauch, der ganze Pornodreck mit den geliebten Töchtern. Mein Analytiker denkt darüber anders. Er ist mein Ex-Mann. Nach unserer Trennung sagte er, jetzt kann ich dich natürlich ohne weiteres analysieren. Aber nur, wenn mein Ratti nichts dagegen hat, sagte ich. Aber mein Ratti ist nicht eifersüchtig. Sagte natürlich in seiner Gegenwart nicht Ratti zu seinem Nachfolger. Und du hast wirklich keine Probleme in deiner neuen Ehe? Das hättest du wohl gern, Herr Doktor, sagte ich. Und er, ja, dann müssen wir wohl oder übel wieder zurück zu den Wurzeln, zu deinem Vater. Da führt kein Weg vorbei, mehr übel in diesem Fall, sagte ich. Und meine Mutter ist wohl keine Wurzel, sagte ich. Und er, bitte werde nicht persönlich, unsere Ehe ist vorbei. Die entscheidende Wurzel ist immer noch der Vater. Deshalb meidest du das Thema Vater wie die Pest. Komisch ist es schon, als Analytiker kommt er mir immer noch so unlogisch vor wie als Ehemann. So eine Analyse langweilt schon mit der Zeit. Vielleicht spiele ich doch lieber öfter Tennis. Der Vater hat uns also beiden nicht gefehlt. Lief doch alles viel besser ohne. Auf diesem Ohr ist mein Analytiker taub. Ohne Vater nichts zu machen, sagt er. Dann bist du eben ab jetzt mein Papi, sagte ich zu ihm. Aber lebst, da sagte er, wir sollten uns während der Therapie wirklich siezen. Also haken wir unseren Erzeuger ab. Im Grunde haben wir ihn längst abgehakt. Im Grunde brauchen wir ihn gar nicht abzuhaken, weil er für uns nie existiert hat. Und doch haben wir ihn noch auf den Hals bekommen. Denn er ist ja plötzlich ein Shootingstar geworden. Ja. Ohne einen Vater keine sinnvolle Therapie, meine Liebste. Hör doch auf mit Liebster, Herr Doktor. Ich wollte ein Gesicht und ein paar Worte von meiner Mutter zu diesem Thema und Schluss. Hat mir nie gefehlt. Hab ihn nie vermisst. Lebenslängliche Buße für lebenslänglichen Fehltritt und solchen Mist, nehme ich an. Kriegte ihr Maul nicht auf. Mir aber ging's gut. Gottesgeschenk, nehme ich an. Genau wie du mein Ex-Mann bist, Herr Doktor, sagte ich zu meinem Analytiker, habe ich einen Ex-Vater. Aber leider nicht Schluss, weil er mich... Ich bin eine seiner Geliebten, sagte ich zu dem Detektiv. Weißt du, wie das ist, wenn jeder, den du triffst, sofort von deinem Vater als Shootingstar und du nicht wagst zu sagen, dann werden die dass dir alles, was mit deinem Vater zum Hals heraushängt? Aber hätte genauso gut das Geld zum Fenster hinaus... Ich möchte doch nicht in Ihren Berichten den gleichen Unsinn, den ich aus der Presse und den Talkshows... Aber gnädigste, sagte der Detektiv, ich hatte Sie gewarnt. Diese Shootingstars sind naturgemäß Langweiler, weil sie in der Öffentlichkeit existieren und sich dort verbrauchen. Außerdem, gnädigste, sind Sie natürlich keineswegs die Geliebte, sondern die Tochter des Observierten. Eine der Töchter. Eine? Aber ich hatte mir schon immer eine Schwester... Ist mir aber peinlich. Das schöne Tischtuch. Ach, der schöne Rotwein. Aber macht nichts. Zum Glück hast du ein rotes Kostüm an. Frankie, würden Sie uns bitte ein neues Tischtuch und eine neue Flasche Rotwein bringen? Das wird er wohl kaum verstehen. Ach, was? Das würde er sogar verstehen, wenn er kein Deutsch sprechen würde. Anders als bei uns zu Hause, wo kein Kellner mehr Deutsch spricht, meine Liebe. Dieser Kellner spricht Deutsch. Die Amerikaner sind alle so nett. Ich werfe sogar Gläser um, wenn ich nicht aufgeregt bin. Besonders peinlich, wenn wir Gäste haben. Keine Sorge, sowas kommt alle Nase lang vor. Ach, oft haben wir nicht gerade Gäste. Frankie! Meinem süßen Hasen liegt nicht viel an Gesellschaft. Er sitzt lieber vor seinem Internet. Das ist schon anders bei uns. Mein Ratti sagt, Einladungen gehören zum Lifestyle. Und tatsächlich gibt es auch niemand von Bedeutung, der Einladungen grundsätzlich ausschlägt. Unsere schon gar nicht. Da kennst du bestimmt eine Menge Shootingstars. Meine Liebe, es gibt mehr Shootingstars, als ich je einladen könnte. Und unserem Erzeuger bist du nie begegnet? Offen gesagt, ich hätte ihn wahrscheinlich übersehen. Deutschland wimmelt von Shootingstars. Manager, Politiker, Sportler, Schlagersänger, Dichter. Und wie lernt ihr all die wunderbaren Shootingstars kennen? Alles Patienten von meinem Ratti, lauter Leute mit Namen. Glücklicherweise haben Leute, die Karriere machen, keine Zeit zum Zähneputzen, egal ob sie langsam oder schnell Shootingstars werden. Mit ihnen zu sprechen ist in mehrerlei Hinsicht enttäuschend. Nicht nur wegen ihres Mundgeruchs. Übersäuerung, schätze ich. Außerdem brauchen sie fürs Fernsehen Fernsehgebisse. Letztens plauderte ich mit einem Lyriker, dachte mir endlich mal eine gehobene Unterhaltung. Ach, legte Wert darauf, ein deutscher Lyriker zu sein. Lyrik. Wissen Sie, was das für uns alle bedeutet, wenn ein deutscher Lyriker den Nobelpreis bekommt? Ich werde der erste deutsche Lyriker sein, der den Nobelpreis bekommen wird. Reden Sie ruhig noch etwas lauter, sagte ich, obwohl er beim Sprechen die Heiner Müller Havanna im Mund behielt und sich schon ein ausreichendes Quantum von Whisky hinter die Binde geschüttet hatte. Das dunkle Müllerhemd und den dunklen Heiner Müller Anzug von einem Designer, der Müller wahrscheinlich bei seiner ersten Reise in den Westen als elegant aufgeschwätzt worden war. Auch den trug er wie Siegfried seine Rüstung. Das können alle hören, rief der deutsche Lyriker. Im Grunde wissen bereits alle, der Nobelpreis für einen deutschen Lyriker ist eher eine Frage der Zeit. Und wer fällt ihn da als Einziger ein? Ach, Heiner Müller. Na sehen Sie. Und wie kriegt man so einen Preis, fragte ich. Das Wichtigste habe ich getan, Weltliteratur, sagte er. Den Rest besorgt meine Agentin, dafür wird sie schließlich bezahlt. Und beim Preis ist sie mit 10% dabei. Und was halten Sie von einem privaten Nobelpreis von der Gattin eines Zahnarztes, sagte ich. Würden Sie ihn auch von mir nehmen? Wissen Sie denn überhaupt, wie hoch der dotiert ist, fragte er zickig. Da können Sie Gift drauf nehmen, sagte ich. Ich kenne die Preise. Und mein Preisgeld wäre ohne Abzug für Ihre Agentin. Das muss ich mir notieren, sagte er. Gift drauf nehmen, sagte er. Ich nehme ihn, aber es wäre natürlich kein echter Nobelpreis. Natürlich nicht, sagte ich. Deshalb geht es ja nicht. Es ginge schon, sagte er, ausnahmsweise. Ich spreche mit meinem Mann, sagte ich. Ich würde zu gern etwas von Ihnen lesen. Kein Problem, sagte er. Ich habe zufällig etwas dabei. Er griff in sein Jackett und zog ein Gedichtband heraus. Wie romantisch. Wie hießen Sie gleich, sagte er und schrieb sofort eine entzückende Widmung hinein. Hätten Sie noch ein Exemplar für meine Freundin Brigitta, fragte ich. Sie kennt nun wirklich alle Leute aus dem Betrieb. Zufällig, sagte er und zog ein weiteres Exemplar hervor. Du hast es gut mit deinen interessanten Gesprächen. Na, da stand er nun. In seinem Heiner-Müller-Outfit, mit seinem ungelebten Jungmännergesicht, das man sofort vergessen hat. Und redete von Fastfood als Thema der neuen deutschen Lyrik und wich mir nicht mehr von der Seite. Hoffte wohl, dass bei der dummen, reichen Kuh vielleicht doch was abzustauben ist. Ich hätte so gern auch mal einen Shootingstar kennengelernt. Natürlich nicht gerade mein Erzeuger. Vor lauter Werbung und Talkshows und Spektakel weiß man gar nicht, weshalb er ein Shootingstar ist. Kann ich gerade sagen, dass diese Shootingstars unterhaltsam sind? So aus der Nähe. Traute mich jedenfalls nicht, den Detektiv zu fragen. Sagen Sie bloß, Sie wissen nicht, was er macht. Kennt ja jeder meinen Erzeuger. Außer mir. Müssen aber unter ständigem Hungergefühl leiden, denn Ihr Appetit ist beachtlich. Könnte sogar die These aufstellen, wer sich am gierigsten auf das Buffet stürzt, ist bestimmt der größte Shootingstar. Aber das sind fast alle gierig. Wo ein Buffet ist, taucht unweigerlich ein Shootingstar auf. Und nach kürzester Zeit wimmelt es an den Buffets von Shootingstars. Ein Glück, dass mein Ratti die Kosten fürs Buffet den lieben Gästen aufs Zahnarzthonorar draufschlägt. Und diese Shootingstars, sind alle Patienten von deinem Mann? Die meisten. Du kannst sie alle bei uns kennenlernen. Wir laden dich beim nächsten Mal ein und deinen Mann auch. Ach, wirklich? Man könnte fast sagen, wer bei meinem Ratti Patient ist, ist ein Shootingstar. Weißt du, worum ich deinen Mann beneide? Das sagte mein Ex-Mann, mein jetziger Analytiker. Du kannst dir denken, wie stolz ich war. Endlich beneidet er mich mal um etwas. Ich beneide deinen Mann um seine Patienten. Eigentlich müssten sie doch alle bei mir sein. Haben denn alle Shootingstars Zahnprobleme? Du siehst, ich habe ihn aus gutem Grund verlassen. Mein Ratti sagt, alle Shootingstars brauchen neue Gebisse. Vor allem die Jungen sind völlig wild auf künstliche Zähne. Investition für eine lebenslängliche Talkshow. Such dir ruhig einen aus, meine Liebe. Shootingstars haben die besten Gebisse. Wenn mein Ratti sie in den Kiefer reingesetzt hat, fällt kein Zahn mehr heraus. Also, wen möchtest du? Ja, wenn es nicht mein Vater ist, dann... Gute Idee. Er könnte uns zur Anzahlung für all die unterlassenen Unterhaltszahlungen eine kleine Gage... Nein, nein. Und es kommen alle, auch wenn sie keine Patienten deines Mannes sind. Alle? Sag. Sag, wen willst du haben? Aber nicht lachen. Ich meine, du sollst mich nicht auslachen. Ich kenne natürlich keine Dichter. Natürlich nicht. Außer Heiner Müller dem Namen nach, aber der lebt nicht mehr. Du kannst jeden haben. Aber nicht... Nein, sag bloß Gildo Horn. Nein, der ist ja nicht zum Lachen. Ich dachte eher an... Mein süßer Hase würde ihn so gern kennenlernen. Bill Gates? Bill? Ein Klassiker. Soll ich ihn anrufen gleich? Oh, nicht so schnell. Bill ist kein Problem. Allerdings müsst ihr ja wieder in Deutschland zu tun haben. Lass mich das nur machen. Wünsch dir erstmal einen anderen. Schlingensief? Du interessierst dich für Theater? Das nicht, aber Schlingensief hat so eine süße Frisur. Gott... Jetzt habe ich mich aber... Weiß auch nicht, warum mir das rausgerutscht ist. Aber ist doch wahr, er hat doch eine süße Frisur. Sie hält mich bestimmt für besonders bescheuert. Harald Junke hätte ich sagen sollen. Aber vielleicht ist er auch kein echter Shootingstar, sondern auch wieder nur ein Shootingstar-Klassiker. Schlingensief. Ich kenne noch nicht mal einen Nobelpreisträger mit Namen, geschweige... Und wer sagt mir, dass ein Nobelpreisträger dann auch ein Shootingstar... Schlingensief. Mein Hase ist auch nicht da zum Fragen. Könnte schnell mal in seinem Internet. Zerbricht dir nicht den Kopf, Liebste? Am Anfang der Ehe sagt er immer Honigköpfchen, fällt mir gerade auf. Wieso fiel mir gerade Schlingensief ein? Aber so ein Shootingstar muss einem ja einfallen. Sonst wäre er ja keiner. Schlingensief, mein Gott. Spricht aber eher für sie. Hat aber auch nicht die geringste Ahnung von... Auch egal... Wird schon ihre Gründe. Aber Schlingensief ist ja gar kein Patient von meinem Ratti. Noch nicht, möchte ich sagen. Früher oder später schreien sie alle nach den Zähnen von meinem. Wir helfen mit einer kleinen Spende nach. Shootingstars brauchen vor allem Geld. Vor allem die Jungen. Manchmal denke ich, mit dieser Rastlosigkeit kann man eigentlich nur für die Rente arbeiten. Besonders die jungen Shootingstars arbeiten fanatisch für ihre Rente. Und natürlich, sobald sie sich's leisten können, auch für die Zähne, die ihnen mein Ratti einpflanzt. Da ist dein Mann ja eigentlich auch. In Deutschland ist fast jeder Mensch ein Shootingstar. Sobald es ihm gelungen ist, seinen Kopf in eine Talkshow zu quetschen, oder manchmal genügt ein guter Manager... Nein, mein Ratti ist keiner. Er hätte gar keine Zeit für die Talkshows. Aber gut, muss er schon sein, sonst würden ja nicht all diese... Ich lasse ihn an meine Zähne jedenfalls nicht ran. Blonde Haare? Ja. Künstliche Zähne? Nein. Ich hatte als Girlie noch nicht mal eine Gebissspange. Macht nichts, sagte mein Ratti. Ich mach dir die teuersten Zähne der Welt. Sie werden natürlicher aussehen als alle natürlichen Zähne. Fast hätte es einen Streit gegeben. Alle Zähne herausreißen? Bist du verrückt, schrie ich. Wie soll ich dir denn sonst neue einpflanzen, schrie er. Ich will die alten behalten, schrie ich. Irgendwann fallen sie dir heraus, schrie er. Also machen wir es doch lieber gleich. Beinahe hätte er mich herumgekriegt. Er wollte mich beruhigen und schilderte die Prozedur. Das war allerdings ein Fehler. Hör auf, schrie ich. Dunkel erinnerte ich mich daran, was er mir damals im Madonna Inn in unserer ersten Nacht erzählt hatte. Ich hörte nicht richtig hin, er hätte mir alles erzählen können in dieser Nacht. Damals. Dabei hatte er keineswegs eine melodische Stimme. Vielleicht könnte ich mal zu ihm, wenn er noch Termine frei hat, meine Zähne... Um Himmels Willen! Er wird ja ein völlig neues Gebiss aufschwatzen mit seiner weltberühmten Einpflanzmethode. Wahrscheinlich kann ich es eh nicht zahlen. Das wäre kein Grund. Nach seinem Studium hat mein Ratti ohne Honorar in Indien gearbeitet. Kostenlose Zähne für die Ärmsten. Neue Zähne bräuchte ich nicht direkt gerade, aber... Ich möchte nicht, dass er mir oder jemandem aus meiner Familie... Du gehörst jetzt schließlich auch zur Familie... Stell dir bloß vor, wir hätten Kinder und er würde... Mein Ratti hatte den besten Lehrer, das ist schon wahr. Der Meisterschüler eines Arztes, der... Naja, kein richtiger Arzt, aber er ist nun mal der Beste gewesen, sagt mein Ratti. Seine Methode hatte an den Armen... Ich wollte das gar nicht so genau wissen. Was soll ich machen, sagt mein Ratti. Er war der Beste und hat die weltbeste Methode entwickelt. Und mein Ratti war ja auch nur der Meisterschüler seines Meisterschülers und hat selber nicht. Es gibt natürlich eine medizinische Tradition, sagt mein Ratti. Lernte also aus dritter Hand, wie man Zähne in den Kiefer, dass sie hineinwachsen wie natürliche und nie wieder Probleme mit Zähnen. Ein Leben lang und mit Herausfallen ist Schluss. Sogar die Amerikaner und Japaner und aus aller Welt kommen sie zu ihm, um zu lernen. Und mein Ratti hat diese Methode auch wissenschaftlich durchgesetzt. Das konnte dieser Erfinder dieser Methode natürlich nicht in der Öffentlichkeit. Aber nichts ersetzt die Praxis, sagt man, Ratti. Das ist so in unserer Kunst. Und wir sind der ärztlichen Kunst verpflichtet, die nun mal bedauerlicherweise auch im KZ. Und diese fürchterliche KZ-Geschichte. Unser ganzer medizinischer Fortschritt ruht auf dem Fundament dieser Versuche, sagt man, Ratti. So fürchterlich das ist. Und wir kriegen erst Ruhe, wenn die Gentechnik dieses Wissen ersetzt haben wird. In meinen Mund kommen keine KZ-Methoden, schrie ich. Und er, keiner meiner berühmten Patienten, nimmt daran Anstoß, wo unsere Methode erprobt und entwickelt wurde. Unsere ganze Zivilisation, unsere Demokratie, unser ganzer Lifestyle auf Leichenhaufen. Was kommen mir da für Scheußlichkeiten aus dem Mund? Nicht einmal mein Ratti darf da hinein in meinen Mund. Nicht einmal eine Zahnfüllung. Unsere Lieblingsbeschäftigung, wie werde ich ein Shootingstar, ebenfalls auf den Erfahrungen und Erprobungen des Dritten Reiches. Und deine Praxis werde ich nie betreten. Auch nicht zu deinen Vernissagen ohne mich. Und wenn es noch so ein genialer Shootingstar der Malerei oder Eventkünstler oder Freizeitgenie oder Freund oder Betthupferl eines dreimal gelifteten Shootingstars, das ist mir ganz wurscht. Sogar unsere beliebtesten Shootingstars werden alle von Hitler als allergrößten Shootingstar des Jahrhunderts auf die hinteren Plätze verwiesen. Wenn es überhaupt einen Shootingstar gegeben hat, dann Hitler. Und ist das Essen versaut. Und meiner frisch gebackenen Schwester schmeckt's auch nicht mehr. Und wir können gerade ins Hotel zurück und vor die Glotze und landen unweigerlich in einer Talkshow oder gleich in der Hotelbar. Hast du in der letzten Zeit einen einzigen Fernsehabend ohne Hitler erlebt? Alle Shootingstars müssen ja eine Allergie gegen Super-Shootingstar-Hitler haben. Insofern ist es auch wieder gut, dass alle Shootingstars werden wollen. Aber das ist ja ein ganz grausiges Thema. Und wir beenden es. Wir bestellen uns noch ein Dessert. Ein Tiramisu. Und feiern, dass wir uns... Ja. Unser Zeuge hat sich jedenfalls sein Gebiss nicht von deinem Mann. Naja, er war halt bei einem nicht so guten. Sparsamkeit ist offensichtlich einer seiner wenigen Tugenden. Ich werde nicht zu deinem Mann. Beruhigt dich das? Was mein Internethase da den ganzen Tag und oft in der Nacht mit seinem Internet treibt, ist ja auch nicht gerade. Und ich will es auch gar nicht so genau wissen. Irgendwas mit Porno. Schaust du doch mal an, ganz harmlos, wenig Arbeit, viel Geld, sagt er, aber... Ach, wenn er sonst. Sonst schon, ich kann nicht klagen. Dann sollen sie ruhig ihre kleinen Spiele, ihre Karrierespielchen... Geldspielchen. Sexspielchen, ihre ganzen Männerspielchen halt. Wie unser... Auch der. Und was macht ihr als Shootingstar außer Werbung? Das weißt du nicht. Man bringt sie auch völlig durcheinander. Zum Glück gibt es jeden Tag einen neuen. Man braucht sich also nur den Namen merken für einen Tag. Das Programm bleibt. Schlager würde halt singen, unser Erzeuger. War nicht zuerst Politiker? Ich dachte im Film. Ehrtheater. Da kennst du dich besser aus. Eben gar nicht. Vielleicht Wirtschaftsmanager. Der und Wirtschaftsmanager. Kultur. Nein, mit Lifestyle hat er nichts am Hut. Das wüsste ich bestimmt. Dann bleibt nur noch der Sport. Ich hör mal, in dem Alter. Stimmt auch wieder. Vielleicht hat er eine Entdeckung gemacht, Potenzpille oder so. Das wüsste mein Ratti aus seinen medizinischen Fortbildungskursen. Dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Es gibt einfach zu viele Möglichkeiten, Shootingstar zu werden. Man muss geradezu aufpassen, dass man nicht aus Versehen ein Shootingstar wird. Das ist heute schon wie eine ansteckende Krankheit. Dann ist er vielleicht doch Politiker. Zieht die Fäden grau, Eminenz, wie man so sagt. Sehr grau. Unser Vater ist eine graue Eminenz, die Schlager singt und Literaturpreise gewinnt und außerdem in einer Fernsehserie schon mal wie im richtigen Leben als ehemaliger Fußballnationalspieler auftritt, der eine neue Karriere als Astronaut startet wahrscheinlich. Knallte ihm die Päckchen Hunderte auf den abgeräumten Bürotisch und war bereits an der Tür, als er aufsprang, gnädige Frau, wenn Sie schon nicht an dem wunderbaren Material interessiert sind, das wir von seinem Agenten keineswegs billig und nicht ohne außerordentliches Taktgefühl erworben haben und das naturgemäß dem Publikum nicht zur Verfügung gestellt wird, denn eines ist klar, das Publikum weiß nur vom Shootingstar, was es wissen will, damit er überhaupt ein Shootingstar sein kann. Das Übrige interessiert es nicht, sonst wäre er wie Sie oder ich. Aber ich bewundere Ihren Vater, einer, der in meinem Alter noch, und zwar in allerkürzester Zeit, Shootingstar wird. Sensationell, wenn Sie mir diesen veralteten Ausdruck gestatten. Will ich Ihnen doch nicht vorenthalten, dass Sie und Ihre außereheliche Schwester, wie Sie wissen, noch einen weiteren Blutsverwandten, einen Bruder. Ein Bruder? Wie bitte? Ja, wir haben einen Bruder, sagte der Detektiv. Er ist 3 Tage nach mir geboren und 4 Tage vor dir. Frankie, noch ein Tiramisu. Keine Angst, er ist schon gestorben. Kurz vor der Geburt oder kurz nachher, das habe ich vergessen. Ein Engelein. Wer ist die Mutter, deine oder meine? Weder noch. Oh, sonst noch Geschwister? Wahrscheinlich hat er doch die Potenzpille erfunden. Sag bloß, wir sind mit der ganzen Welt verschwistert. Jede Woche ein Dreierpack, das macht... Nein, nein, nur wir drei. Hat er es sehr eilig, seine Gene weiterzugeben. Alles in einer Woche. Wer weiß, wo er noch unermüdlich gearbeitet hat, wo es nicht klappte. Vielleicht war er doch Hochleistungssportler, im Bett wenigstens. Hat dir deine Mutter nichts erzählt? Meine Mutter? Ich bekam die Beauvoir um die Ohren, wenn ich sie nach meinem Vater fragte. Nach dem, was meine Mutter von dem einwöchigen Liebesnest in Sardinien erzählte, muss er nicht gerade ein berauschender Liebhaber. Ja, man konnte natürlich noch nicht wissen, dass man es mit einem künftigen... Unsere Mütter bestimmt nicht. Ein Engelein. Wurde getauft auf den Namen... Das spielt doch wohl kaum mehr eine Rolle für uns. Und schon war er tot. Alles spielt eine Rolle, sagt mein Ex-Mann, wenn du keine ernsthafte Analyse machen willst. Nicht mit mir, sagte ich. Kann ich doch nicht ahnen, dass ihr ein toter Halbbruder so aus der Fassung bringt. Wärst du doch in unserer Ehe auch so gewissenhaft gewesen. Ex-Ehe, sagte er, meine Liebste, Ex-Ehe. Wie sagte sie? Engelein. Färbt vielleicht die Mutter ab? Ritt er nicht auf meinem abgehauenen und verschwundenen Vater herum, nervte er mich mit... Engelein. Von dem ist ja gar nichts mehr übrig, war nie etwas. Oder jedenfalls kaum oder so gut wie nichts. Da liegen noch andere Leichen im Keller, Liebste, sagte er. Dann frag du doch meine Mutter. Na, na, sagte er, bitte nicht wieder unter ihren Rockzipfel. Ein Haufen Geld hat mich der Detektiv gekostet. Aber auch er hatte keine Ahnung, dass es ein Engelein ist, das natürlich nicht im Keller liegt, sondern immer noch in einem Himmel. Und das für einen toten Halbbruder, ein Engelein, den ein Shootingstar, als er noch Versager war, in die Welt gesetzt hat. Analytiker, Ex-Ehemann, weiß nicht, wie man... Oder vielleicht nicht mehr in die Welt, sondern gleich in den Himmel. Geschweige eine Frau glücklich macht, aber quatscht und quatscht und quatscht. Und hat doch von nichts Ahnung. Ein toter Halbbruder und ein Vater, der doch noch Shootingstar geworden ist. Eine Mutter, die mich und einen toten Halbbruder mit einem Versager? Immerhin hat er noch meine Halbschwester. Meine Halbschwester. Aber wenigstens eine Halbschwester, die mich zu einem Sonderrabatt nach New York eingeladen hat. Bitte keine Toten mehr. Das versaut einem ja den Nachmittag. Auch kein Engelein, wenn's möglich ist. Bitte keine Toten mehr. Wir vergessen das. Wir haben genug zu tun, um unseren Shootingstar abzuschalten. Shootingstars schaltet man ein oder aus. Bei unserem Erzeuger ist das nicht anders. Glück gehabt. Genießen wir den Hudson River. East River. Oh, Hudson River ist mir lieber. Die Kähne, fröhlichen Touristen... Frankie, bring dein Neues. Für mich kein Tiramisu mehr. Na, für mich auch nicht. Oder doch? Dann für mich auch. Frankie. Und bitte keine Toten mehr. Das versaut einem ja den Nachmittag. Auch kein Engelein, wenn's möglich ist. Ich verbiete Ihnen, Engelein zu mir zu sagen, aber ich kann Ihnen nichts verbieten, sonst reden Sie gar nichts mehr. Und ich hänge an jedem Wort und kenne sonst niemanden. Und immer noch besser die Schwestern reden, sie können noch reden. Haben es noch gelernt, wir später nicht mehr. Und besser die Stimmen der Schwestern als all das Schweigen von keinem. Und das tonlose Getöse von allen Engelein ist für mich unverständlich. Wie Shootingstar, aber sie freuen sich, wenn ich Ärger zeige und sie reden weiter für kurze Zeit von einem Shootingstar und von Müttern, so gut sie es können, kindische, plappernde Schwestern. Außer Schatten und einem Nachglühen der Blitze nur noch gespeichertes Plappern für keinen. Und alles aus meiner Sicht ohne Augen, Gehör, Geruch, Riechen und Hören gehört, genügte, gehörte. Augen gehörte nicht, genügte, aber zum Aufblitzen von, wie gesagt, verspielt. Im kurzen Auftritt, in einem müden und gierigen Aufblasen, im kurzen Anfall von, wie gesagt, aus meiner Sicht ohne Augen. Frankie fehlt mir. Er hieß nicht Frankie. Frankie fehlt mir. Er hieß nicht Frankie. Es ist nicht mehr unser Madonna in. Wie vor ewigen Zeiten. Es sind 100 Jahre exakt, seit wir zum ersten Mal... Morgen werden es 200 sein, gestern werden es 500 sein. Aber wenigstens... Ja, ja, aber wenigstens... Ja, ja, ja, wenigstens sind wir jetzt mit unserem Engelein zusammen. Sag doch nicht dauernd Engelein, das ist ja geschmacklos. Ach, er legt Wert auf Geschmack? Ah, er legt Wert auf Geschmack? Ich leg auf alles Wert. Hättest du nicht bleiben können, wo du warst? Das Gleiche könnte ich zu euch sagen. Wir hatten ja wohl keine andere Wahl, jedenfalls früher oder später. Hört endlich auf. Ich möchte hier einfach nur in Ruhe sitzen. Tun wir denn was anderes als in Ruhe sitzen? Besser als über Dinge reden, die das Engelein eh nicht kapiert. Früher konnte man sich wenigstens noch über Shootingstars unterhalten. Ich wäre gern ein Shootingstar gewesen. Jetzt fragt das Engelein gleich wieder, was ein Shootingstar ist. Ich wäre gern ein Shootingstar gewesen. Alle weg. Nichts mehr, worüber man reden kann. Was ist übrigens aus deinem Balg geworden? Ich glaube, ein Shootingstar. Wenigstens kein Engelein. Obwohl es ein Mädchen war. Eigentlich wären irgendwann auch wir dran gewesen. Wahrscheinlich haben wir es nur nicht gemerkt. Man verlor leicht den Überblick am Ende. Ich glaube, sie konnten nicht genug kriegen. Später mussten sogar Frauen, Kinder... Und Hunde, Katzen. Alle Tiere praktisch. Die noch übrig waren. Alles, was so kreuchte und fleuchte, waren Shootingstars am Ende. Werden schnell blass, obwohl sie... Länger gelebt haben als ich. Klammern sich an das Wenige. Bleibt immer weniger übrig. Klammern sich immer schwächer. Als ob sie noch lebten. Und nicht in keiner Zeit mehr. Merken sie nicht. Lachen nicht. Kreischen nicht. Alles Luft für sie. Ist Frankie wichtiger als nach ihrem Leben? Nach ihrem Leben? Frankie? Ratti kenne ich. Und den süßen Hasen. Aber ein Shootingstar. Das ist es. Das wär's doch gewesen. Das muss es gewesen sein. Alles, was so kreuchte und fleuchte, waren Shootingstars am Ende. Ich wäre nur allzu gern ein Shootingstar gewesen. Pech gehabt. Unser Vater ist doch noch ein Shootingstar geworden. Hörspiel von Ria Endres. Mit Sophie Reuss als Magdalena, Antje von der Ahr als Claire und Boris Ajinovic als Engelein. Eine Produktion des Südwestrundfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk aus dem Jahre 1999.